Laut Meldungen der südkoreanischen Medien wie der Zeitungen Seogye Ilbo und Newsis verlangten die Oppositionsparteien mit Nachdruck danach, Parkhun-hae als eine Verbrechensverdächtige zu untersuchen. Am 14. November hielten 70 Abgeordneten aus der Fraktion der Gemeinsamen Demokratischen Partei vor dem Gebäude der Zentralen Landstaatsanwaltschaft Seoul eine Pressekonferenz ab. Sie erklärten dabei, dass alle Verdächtigen, die die Präsidentin bisher im Zusammenhang mit der Geldsammlung für die Gründung der K-Sport-Stiftung und mit dem Verraten der Redeschriften geleugnet habe, durch die staatsanwaltschaftliche Untersuchung als Tatsachen bestätigt worden seien. Parkhun-hae sei keine passive Person, sondern die Urheberin der Skandale und die Verbrechensverdächtige, die über 1 Million Kerzenlichter zum Gwanghwa-Tor zur Versammlung getrieben habe. Der Obersprecher dieser Partei bekritelte an diesem Tag auf einer Pressekonferenz, dass die Präsidentin mittels ihres Amtes ihre Drahtzieherin Choi Soon-sil Gewinn gebracht habe. Der Vorsitzende des Notmaßnahmekomitees der Partei des Volkes und parlamentarischer Fraktionschef verlangte am 15. November auf der Fraktionsmaßnahmensitzung von der Staatsanwaltschaft, die Untersuchung richtig zu unternehmen. Der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungui Sori zufolge veröffentlichten 138 Mitglieder der Kirchengemeinde Jeonju der nationalen Priestergruppe des Katholischen Vereins für die Gerechtigkeit am 14. November eine politische Erklärung, in der sie den Rücktritt von Parkhun-hae-Regime verlangten.